Nach ereignisloser Überfahrt tauchte die Slavonia endlich im Hafen von New York auf. Der Sarg, der unterwegs beschädigt worden war, wurde abgeladen und zum Pier A an der Westside gebracht. Auf ihm lag ein Kranz vom italienischen König sowie Gebinde von den Police Departments aus Baltimore und anderen Städten. Tausende Menschen waren spontan auf den Straßen Manhattans erschienen und standen mit bloßen Häuptern Spalier, als der Leichnam vom Pier nach Hause gebracht wurde, wo Adelina ihn erwartete. Begleitet von prominenten Italo-Amerikanern erreichte der Leichenzug die Nummer 233 Lafayette Street, wo eine Polizeikapelle des NYPD einen Trauermarsch spielte. Als die letzten Töne des Stücks verklangen, schrieb eine Zeitung, legte sich Schweigen über die Menge vor dem Haus, und durch die Stille drang schrill das Geheul der Frauen aus den oberen Fenstern. Ein Wagen brachte den Leichnam zu einer Garage hinter dem Haus, wo man den beschädigten Sarg gegen einen neuen austauschte. Adelina war verzweifelt. Ein Arzt wurde gerufen, doch sie war untröstlich. Immer wieder verlangte sie, ihren Mann sehen zu dürfen. Der Bestatter Rocco Marasco teilte ihr sanft mit, das sei leider unmöglich. Was er verschwieg, beim Öffnen des Sarges hatten seine Leute festgestellt, dass die Leiche rasch verweste. Später stellte sich heraus, dass Professor Giacinto Vetere von der Universität Neapel von der italienischen Regierung nach Palermo geholt worden war, um die Leiche transportfähig zu machen. Vetere war Experte und versicherte seinen Auftraggebern, wenn er fertig wäre, hielte die Leiche 100 Jahre durch. Der Professor reiste also nach Palermo, wo man ihm jedoch 1000 Steine in den Weg legte. Nicht einmal sehen durfte er die Leiche. 4 Tage lang flehte er die Stadtbeamten an, ihn seine Arbeit tun zu lassen, doch heimtückische Einflüsse hielten ihn davon ab. Als die Leiche in New York ankam, zeigte sich, dass sie kein bisschen einbalsamiert, sondern nur in das schmutzige Laken gewickelt worden war, auf dem man die Autopsie durchgeführt hatte. Man verstand dies als letzte Schmähung des Detectives und seiner Familie durch die Unterwelt Palermos.